Willkommen bei Agora, dem Podcast-Format von Agora Hamburg. Wir laden regelmäßig zu spontanen Diskussionen an öffentlichen Orten in Hamburg ein. Leute bringen eigene Themen mit und die Ergebnisse könnt ihr dann hier hören. Das Ganze gibt's auch auf YouTube mit Video, Link ist in der Beschreibung. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen auf Agora. Ja. Freie Diskussion zu einem Thema, was man selber wählt. Ja. Ich bin Nathan. Magst du nochmal? Ich bin Rudolf Peter. Aus Österreich. Ja, herzlich willkommen. Meine Frage wäre, warum Elbvertiefung? Und weil ich finde, es ist der falsche Weg. Es gäbe eine wesentlich bessere Lösung. Nur die HPA wirkt das ab. Welcher Meinung bin ich? Jetzt bin ich schon neugierig. Was wäre die bessere Lösung? Geflutete Heberümpfe für die großen Containerschiffe. Heberümpfe war das? Ja, geflutete Heberümpfe ja, für die großen Containerschiffe. Damit ich die große Tiefe dieser Riesen wegbringe, dass ich sie ja vielleicht von 16 auf 14 Meter hebe. Man kann da sicher 2 Meter mindestens gut machen und die Elbe hochfahren, kurz vorher wieder die Rümpfe wieder fluten, runtergeben und anlegen. Ich war damit schon bei der HPA 2019, war sehr angenommen ursprünglich, aber da ist mir gesagt worden, sie kämpfen seit 14 Jahren für die Elbvertiefung und das wird jetzt durchgezogen. Jetzt haben wir es angefangen. Okay, nur für mein technisches Verständnis. Ja. Bedeutet das, also gibt es diese Möglichkeit bei großen Containerschiffen schon? Also die würden einfach nur das unterste fluten? Nein, ich habe das jetzt zum deutschen Patent angemeldet. Ah, okay. Ich war schon beim DNVGL und da ist mir auch bestätigt worden, dass es technisch möglich ist. Da habe ich mit mehreren Herren gesprochen. Dann hat mir die HPA eben so Sachen in den Weg gelegt wie mit den Elblotsen gibt es riesige Probleme, weil die müssten ja dann über diese Rümpfe drüber klettern. Da gibt es dann auch technische Vorschläge. Die würden quasi unten rangebaut werden. Seitlich, nicht unten. Ja. Und wäre gibt's falsch, weil dann hätte ich ja noch eine größere Tiefe. Ja, natürlich. Okay, also ja, und die Lotsen wollen dann nicht rüberklettern. Verstehe. Ja, aber mit den Lotsen, das ist eigentlich alles abgesprochen. Also ja, wahrscheinlich ist es dann eher so, der politische Prozess läuft schon seit einem Jahrzehnt. Aber die HPA will das jetzt nicht, weil sie irgendwo, glaube ich, ins schiefe Licht rücken, dass sie 19 eigentlich aufs falsche Pferd gesetzt haben. Weil ich habe mich nämlich damals auch erkundigt bei den Donauwerksbetreibern, weil ich komme ja aus Österreich, und da ist mir schon gesagt worden, mit jedem halben Meter, was man eine Wasserrinne tiefer hält, sind die folgenden Kosten fast das Doppelte. Weil das immer wieder zuschlägt. Klar. Ja? Da fährt ja immer das Schiff rum, was immer wieder ein Stück hochzieht. Ja, schon. Aber diese Tiefe dann zu halten, ist wesentlich aufwendiger. Das heißt, diese Tanks würden quasi irgendwo ein bisschen die Elbe abwärts gelagert werden oder sonst was und dann halt einen Platz suchen, angeschnallt, angebracht. Die werden mit Schleppern herangebracht. Ja. Sicher, man braucht an den Schiffen Befestigungspunkte, wo diese Heberümpfe dann befestigt werden. Und es besteht die große Möglichkeit, es hat ja jetzt ja im Suezkanal einen Unfall gegeben, an der Nordsee, glaube ich, war ich jetzt erst letztes Jahr. Ja. Und es ist immer die eine Sache, wenn ein Schiff hier festfährt, ja, dass dieses Schiff dann losziehen, ist sicher eine größere Gefahr, vielleicht hier dann ein Leck zu verursachen, als wenn ich dieses Schiff hebe. Und mit diesen Heberümpfen könnte man auch so ein festgesetztes Schiff wesentlich leichter bergen. Mhm. Ist das mit den Schiffsbetreibern, den Reedereien oder so, wurde da auch schon Kontakt aufgenommen? Nur aus Interesse, weil die ja diejenigen sind, die ihre Schiffe umbauen müssen oder anpassen müssen oder sonst was? Ja, ich war bei der Hapag-Lloyd. Aber man kommt ja nicht in die Chefetage. Das kann ich mir vorstellen, dass das nicht komplett einfach ist. Ja, sehr schwierig. Ja, wobei, ist auch noch die Frage, wer der richtige Ansprechpartner ist, ne? Weil die Reedereien sind wahrscheinlich, ich habe das jetzt nicht im Detail mitverfolgt, aber ich hatte den Eindruck, dass die generell eher dann einfach andere Häfen anfahren oder sonst was. Keine zusätzlichen Kosten. Genau, keine zusätzlichen Kosten, einfach andere Häfen anfahren und läuft schon irgendwie. Das wäre aber ja natürlich schlecht für Hamburg. Das heißt, die Stadt Hamburg hätte ein ausgeprägtes Interesse, dass das Problem irgendwie zu lösen. Ich glaube auch Costco könnte auch da Interesse haben, weil Costco kommt, die Schiffe kommen ja aus China und da gibt es auch einige Häfen, die nicht so tief sind. Also sie könnten beim Start solche Rümpfe verwenden und eben dann wieder bei der Rheinfahrt nach Richtung Hamburg. Ja, dann lohnt sich natürlich halt der Umbau auch der Schiffe doppelt. Ja, das eigentlich stimmt natürlich. Schon. Aber es müsste jemand irgendwann einmal mit sowas beginnen. Und dann, müsste auch die HPA mitziehen. Das geht gar nicht anders. Ja. Ja, das, also dann scheint mir das Thema oder das Problem eher zu sein, politische Großprojekte oder die Dynamiken, die dabei entstehen, oder? Also, ja, ich sehe es einfach so, ich kenne es ja auch aus Österreich, gewisse Behörden sind einfach dementsprechend stark und das, die HPA ist einfach zu stark. Die hat sich eine Meinung gebildet und von der wollen sie nicht runtersteigen. Ja, weil sie stehen ja jetzt momentan ja dann schlecht da, ne? Weil sie hätten ja da auf dieses eigentlich schon 2019 setzen können. Aber da war es natürlich knapp, weil, wie gesagt, mir ist damals gesagt worden, dass sie 14 Jahre schon darum kämpfen, diese weitere Elbvertiefung zu machen. Ja, und die Gelder dafür freischalten und sonst Gelder was. Dafür freischalten. Und ja, die Gelder kann man natürlich dann nicht auch einfach für was anderes verwenden. Ja, genau, das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Weil ich sage, als Privater würde ich schon abwägen. Wenn ich so und so viel Geld zur Verfügung habe, mache ich doch das, was sinnvoller ist. Ja, genau. Aber nur weil ich vor 14 Jahren einmal gesagt habe, ja, das wurde aufs Dokument draufgeschrieben. Und dann gibt es die Variante B, die besser ist. Privat würde ich das nicht machen. Und die 270 Millionen, was sie damals ursprünglich gesagt haben, mir in der HPA 2019, und ein Drittel zahlt Hamburg, das war ja nachher das Dreifache. Das war ja fast eine Elfe. Ja. Und die Folgenkosten sind wesentlich höher. Und das fällt bei den Rümpfen flach. Ja, natürlich, natürlich. Ich meine, eine gewisse Tiefe muss schon gehalten werden, ist klar. Aber die großen Tiefen, die wesentlich aufwendiger sind, würden sich anders ergeben. Ja, echt interessant. Wie viel? Na okay, der Großteil des Hamburger Hafens ist wahrscheinlich schon unter direkter Kontrolle der Stadt Hamburg, oder? Weil ich meine, ja, ich denke schon. Ich meine, es müsste sicher irgendwo, weiß nicht, das Richtung raus bis ist das Cuxhaven, ne? Dort müsste man auch irgendwo eine Anlegestelle oder einen Liegeplatz für diese Rümpfe finden, weil man müsste, das hat mir ein Elblotser gesagt, es wäre günstig in der deutschen Bucht, diese Rümpfe schon zu montieren, ja, und das Schiff eben seichter zu machen und dann die mit 14 Meter halt nur mehr nach Hamburg rein. Ne? Und man muss bedenken, weil es wird dann auch immer über Kosten gesprochen, aber man könnte um 2 Containerebenen mehr reinbringen. Ne? Und das würde das auf Dauer natürlich wesentlich günstiger machen. Weil man unmittelbar. Warum könnte man mehr Container reinbringen? Bitte? Warum könnte man mehr Container reinbringen? Ja, weil das Schiff statt 16 Meter nur mehr 14 Meter Tiefgang hat. Durch diese Möglichkeit. Und sie haben ja trotz Elbvertiefung ja die 16 Meter nicht zusammenbekommen. Ja, ja, okay, aber also rein theoretisch, wenn man genauso viel vertiefen würde, wie ja, man anhebt, dann wäre es das gleiche. Okay, ja, ja, okay. Das ja, das gleiche. Gleich. Nur halt, dass es wesentlich aufwendiger ist, die Vertiefung zu erreichen. Als die sie haben ja nicht auf 16 Meter. Und für sich müssten sie ja, ich sage mal, an Sicherheitsmeter noch dazugeben. Ne? Und die Schiffe sind ja noch größer geworden. 19 haben wir ja mit 21.000 Teil gesprochen, die großen, und jetzt sind es 24.000. Ne? Die haben jetzt bis zu 17 Meter Tiefgang. Ja, das ist ja sowieso, das geht ja immer weiter, die Vergrößerung der Schiffe. Ich meine, ab irgendeinem Punkt passen sie einfach nicht mehr auf die Elbe, aber der Punkt ist noch ein richtig, bisschen hin. Aber man muss schon eines berücksichtigen. Hamburg ist wegen dem ein guter Containerstandort, weil die Logistik rundherum stimmt, weil die Container innerhalb von ein paar Tagen weg sind. Ne? Ja, genau. Ja, aber wenn in Cuxhaven das besser ausgebaut wird, weil das wird mir dann immer gesagt, ja, dann fahren halt die großen Böte nicht mehr rein, ne? Ist mir ja schon gesagt worden. Ja, aber wenn die großen nicht mehr reinfahren, warum sollen dann die kleinen reinfahren? Ja, also aus Sicht der Stadt Hamburg scheint mir das auch sehr leichtsinnig zu sein. Also aus Sicht der Reedereien oder so kann ich es nachvollziehen, ne? Wenn die einfach sagen, mir doch egal, an welchem Hafen ich anlege. Denen ist es egal, ja. Ja, außer halt, der Hafen ist wirklich so viel besser von der Infrastruktur aufgestellt als andere, dass sich das immer noch lohnt, hier reinzufahren. Ja. Bis zu einem gewissen Grad scheint das ja immer noch zu sein. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass keine Schiffe mehr hier ankommen, aber also abgesehen davon, dass ich nicht jetzt natürlich spezifische technische Fallstricke oder sowas erkennen könnte, ne, aber so insgesamt klingt das für mich schon plausibel und zumindest wert, von der Stadt Hamburg zumindest in einem weiteren Ausmaß erwogen zu werden. Mein Eindruck ist, Großprojekte, ne? Bürokratie und Großprojekte ja, wahrscheinlich. Großprojekte, das scheint das einzige Problem zu sein. Und eben die mächtige HPA, die das momentan blockiert. Ja, aber warum hat die HPA einen anderen Grund als bürokratischen Verschleiß oder jetzt haben wir es schon beschlossen? Oder? Ja, weil es vielleicht aufkommen würde, dass 2019 schon der falsche Weg war und da viel Steuergeld verprasst worden ist, sage ich mal. Ja, aber ich meine, es sieht ja so aus, als würde dann noch viel mehr Steuergeld in der Zukunft sinnlos verprasst werden. Sicher. Und, gut, kurzfristiges Denken dann auch. Aber das kann der Stadtplanung ja eigentlich nicht angehen. Ja, aber ich komme nicht dran. Ich habe es mit der hamburgischen Bürgerschaft, mit der Präsidentin schon probiert, mit der Carola Veit hatte ich schon einen Termin. Ich war vor 2 Jahren schon dort im Büro und dann war geschlossen. Mir 3 Stunden die Füße in den Bauch. Ja, ich versuche wirklich viel. Ja. Ich bin jetzt bei Costco nächste Woche und beim Hansa Maritimen Verlag. Ja. Oh, mit vorbereiteten Rechnungen oder sonst was. Es ist nicht einfach, das ist mir schon bewusst. Aber, nee, klar, aber es ist ja schon. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass es eine gute Lösung wäre. Weißt du, wie viele Häfen es so weltweit gibt, die ähnliche Probleme haben wie Hamburg? Ich war auch, ich weiß nicht, ob dir was sagt, Dr. Malcho, das ist ja so der, sag ich mal, der Schiffsbau-Guru in Hamburg. Ah ja. Ja. Der hat mir auch gesagt, dass es auch in Amerika einige Häfen geben würde, wo das Anwendung finden könnte. Es gibt ja schon Versuche mit kleineren Schiffen, die dann auf ein größeres Schiff auffahren, aber da sehe ich überhaupt keinen Sinn drin. Also das ist... Ja, das ist wie wenn die Entenmutter mit ja, das große Schiff muss man irgendwie vor dem draußen warten oder ja. Was oder ankern. Nein, aber da sehe ich wesentlich mehr Sinn drin, eben mit diesen Heberönten. Ich meine, das Schiff wird natürlich um das breiter, aber wie gesagt, technisch machbar, aber es müsste halt irgendwer mal beginnen. Ja, ich meine, ich weiß nicht, wie groß sozusagen die Interaktion zwischen verschiedenen Häfen ist oder so, dass man irgendwie klassischer Fall wie Modellhafen oder sonst was, aber es scheint es da schon zu geben, ja, im kleinen Stil. Ich habe ja ein Modell gebaut im Maßstab 1 zu 400. Ja. Ich bin ja mit dem eh schon überall angerückt. Und mein Vorschlag wäre ja, ein Modell 1 zu 20 zu bauen. Das wäre eine Barkasse mit, was wären das? Ja, die 30 Meter und die 6 Meter Breite. Und das wäre im Maßstab dann 1 zu 20 und dann könnte man, die Rümpfe hätten da hier einen Durchmesser von einem halben Meter und das wäre verhältnismäßig noch günstig und das könnte man auf der Elbe vorführen, Politiker dazu einladen, motivieren. Aber selbst aber das dazu ist... Dazu fehlt mir natürlich schon das Geld. Klar, das privat zu machen. Und da hätte ich in Herrn Harmsdorf von Fairplay fast so weit gehabt. Und dann hat es kurz danach ein Gespräch mit der HPA gegeben und dann ist das Ganze abgeblasen worden. Ha. Also irgendwie wollen sie nicht. Okay, und nur weil ich ja nicht komplett in den ganzen Aufwand. Die HPA ist was für eine Vereinigung? Ist das eine Behörde? Ist das, ja, das ist, eine Behörde, das ist die Behörde. Ja. Die hamburgerische, das ist Hafen Port Authority, glaube ich, ja. Ja. Oder Hamburg Port Authority, glaube ich, so heißt es. Ja. Und die sind eigentlich für dieses zuständig. Weil ursprünglich war ich zuerst bei der Haller, die haben sich nicht zuständig dafür gefühlt und mich eben an die HPA verwiesen. Da hatte ich ja auch nicht gleich einen Termin, da war ich zuerst in Harburg bei einem Hafenmeister und der hat mir dann den Kontakt zur HPA, die Geschäftsführung, dann hergestellt. Und wie gesagt, ursprünglich waren sie sehr angetan, aber ich bin halt um 2 Jahre zu spät gekommen, hat es geheißen. Weil sie haben jetzt 14 Jahre darum gekämpft und jetzt ist es durch. Ne? Aber das ist keine Lösung, das Ausbaggern. Ja, ich meine, ich bin ja letztendlich vollkommen unqualifiziert, ne? Aber ja. Ich hau einfach mal Ideen raus. Einerseits, was wäre, wenn man das Ganze als Zukunftsprojekt erstmal verkauft, einfach on top auf Elbvertiefung. Ja, wen soll ich das verkaufen? den gleichen Leuten, die angetan waren. Also einfach nur im Sinne von, nicht lasst die Elbvertiefung, sondern Leute, in 3 Jahren habt ihr das gleiche Problem mit noch größeren Schiffen. Ja, das habe ich ja gesagt. Mach das hier anstatt. Da bin ich ja belächelt worden, weil die Schiffe werden nicht mehr größer. Ne? Ach so. 19 hat es geheißen, die Schiffe haben die Größe erreicht, das geht nicht mehr. Das ist mir sogar von den Lotsen, von den Elblotsen gesagt worden, von Herrn Kapitän Tim Gramdorf. Also im Sinne von, man kann Schiffe nicht größer bauen oder im Sinne von, wenn sie größer sind, kommen sie nicht mehr nach Hamburg? Nein, man kann sie nicht mehr größer bauen. Das okay. Und da habe ich ihm auch gesagt, wenn ich wahrscheinlich vor 10 Jahren bei Ihnen gewesen wäre, da war auch schon das Maximum hätten Sie mir dasselbe gesagt. Größer geht echt nicht mehr. Ja, irgendwo ist sicher mal Schluss. Aber wie gesagt, jetzt haben Sie 24.000 Teile und Sie sind ja stolz. Das wird, ist ja ausgehängt worden. Ne? Das größte Containerschiff in Hamburg. Ne? Aber das war nicht mal halb voll. Das ist ja nicht der Sinn und Zweck. Ja. Umso mehr Container transportiert werden, umso besser die Auslastung ist, umso besser ist die Marge. Und auf das schauen die Räder. Ja. Ja, ist nicht einfach, oder? Nee, auf jeden Fall nicht. Also ich glaube hauptsächlich halt, also nach der Beschreibung ist es halt wirklich nach klassischer Bürokratiefall. Ist halt so, wenn man, wie wenn man vor, keine Ahnung, 6 Jahren gesagt hätte, Leute, Elbphilharmonie lassen wir doch. So, das ist wahrscheinlich. Haben Sie eine E-Mail-Adresse? Ich schicke Ihnen meine Unterlagen. Ich jetzt? Hast du? Ja, klar. Ja, wenn du mir die E-Mail-Adresse gibst, schicke ich dir die Unterlagen, wenn ich wieder in Österreich bin. Ja, klar, gerne. Ich weiß nicht, wie viel Hebel ich im Moment habe, aber auf jeden Fall, ich bin zertifiziert. Ja. So, sowieso. Das heißt, kurz, also als Alternativprojekt oder Zukunftsprojekt reicht nicht, weil die Leute denken, die Schiffe werden nicht mehr größer, okay. Ja, aber mittlerweile ist die nächste Größe ja schon da. Ich glaube, es gibt mittlerweile schon wieder 8 oder 10 in dieser Größenordnung. Okay, aber das hast du wahrscheinlich alles schon gesagt in entsprechenden Treffen, schätze ich mal, oder? Ja, ja, okay. Ja. Was ist mit kurzfristiger Lösung? Also im Sinne von, das lässt sich doch bestimmt viel schneller durchsetzen als eine, oder umsetzen als eine Elbvertiefung, oder? Kurzfristig ist schwierig, weil diese Hebepunkte an den Containerschiffen, es müssten auf jeder Seite 3 so Hebepunkte befestigt werden. Nachrüsten ist sicher nicht günstig, ist möglich, aber nicht günstig. Und am idealsten wäre es für neue Schiffe gleich mit berücksichtigen. Ah, okay, und dann muss erstmal ein bisschen wissen. Ich habe ja innen auch die Knotenpunkte so verlegt, dass an diesen 3 Stellen diese Hebekraft auch eingeleitet werden darf. Ja. Aber es ist sicher machbar. Man braucht sich das ja nur vorstellen. Ein großes Schiff, man würde, ich sag mal, 3 Gurte drüber legen. Ne? Und ich hebe es ja nicht komplett raus, ich hebe es ja nur um 2 Meter höher. Ne? Ja, auf jeden Fall. Weil wenn es kurzfristiger umsetzbar wäre, dann wäre es ja, könnte man es, also ich schätze mal, ich glaube, die Aufgabe ist monumental, es als Konkurrenzprojekt zur Elbvertiefung zu verkaufen, weil einfach nur, weil Bürokratie. Es wird keine Vertiefung mehr geben. Sie dürfen ja maximal jetzt diese Tiefe halten. Ne? Und ich glaube, sie sind irgendwo 14,5 bis 15 Meter, mehr ist ja nicht. Ja. Und da gibt es genug Schiffe, die eben nicht voll reinfahren können. Und das wird immer blöder, umso größer die Schiffe werden. Ja, genau. Aber dann wäre sozusagen, weißt du, wie viel Elbvertiefung noch angedacht ist, beziehungsweise fest eingeplant mit Budget und sonst was? Oder? Nein, was ich weiß, ist das jetzt durch. Das war jetzt die letzte, das ist ja schon die 7. oder 8. Elbvertiefung. Ja, das ja. Geht schon mein ganzes Leben so. Und wie gesagt, mir ist damals gesagt worden, ja, das kostet 270 Millionen. Und ich weiß, dass mindestens das Doppelte geworden ist. Ja. Wie das immer so ist bei Großprojekten. Ja, weil dann sicherlich. Kommt das noch dazu. Sie mussten ja das alles wegbringen und dann wurden ja so Dämme gebaut, wo sie das hinterfüllt haben, dass sie nicht alles weg transportieren mussten. Und also das heißt aber jetzt gerade wird nicht mehr, also es ist auch nicht mehr Vertiefung Nein, geplant. Es wird gehalten, konstant sozusagen. Ja. Und es gibt jetzt aber schon, also es gibt sowieso ja noch Schiffe, die trotzdem Probleme haben. Wesentlich tiefer, ja. Aber wie gesagt, die mächtige HPA ist nicht bereit, darüber zu sprechen momentan. Ja, ich verstehe nur noch nicht, was deren Problem ist. Ich glaube, ihr Problem ist schon, dass man irgendwie dann sagen kann, ja, warum haben wir das nicht schon früher mal gemacht? Okay. Und irgendwo steht sie ja im Raum, weil ich war ja 2019 schon dort. Ja. Und ich glaube, das Jahr drauf. Ja, ich müsste jetzt nachschauen. Irgendwo im Februar, glaube ich. Nein, ich war 18, war ich schon dort. Nein, ich war 19 im Jänner war ich dort. Und im Februar, glaube ich, haben sie die Genehmigung dann endgültig durchbekommen durchs Gericht. Und im März, April ist er dann gestartet worden. Und da war es schon irgendwo logisch, wenn man sagt, ja, es ist jetzt schwierig, das Geld kann man nicht nehmen und zwar für dasselbe Projekt einzusetzen. Nein, aber das ist bei Bürokratie garantiert. Ja, das, da steht genau drauf, wofür. Das ist für mich schon leicht vorstellbar, was das Problem ist. Ich verstehe nur jetzt gerade nicht, es fällt mir so schwer, mir vorzustellen, dass es einfach nur darum geht, dass man im Nachhinein nicht schlecht dasteht für ein vergangenes Projekt. Ja, ich weiß es ja auch nicht. Ja, klar. Aber es wäre ja, sonst gibt es ja keinen logischen Grund. Warum wollte man das nicht? Ja, vor allem, aber die HPA sagt natürlich, sie kann das Geld nicht freischalten, weil ich war bei der... wie hat denn diese Dings geheißen? Da gibt es ja noch so eine Behörde. Behörde für Schifffahrtswege und irgendwie noch... Es gibt garantiert noch weitere Behörden. Und die haben auch eindeutig gesagt, ja, wie stellen Sie sich vor, wir können Geld freischalten für die Schifffahrtswege, aber wir können doch keine Rümpfe bauen. Für das sind wir ja nicht zuständig. Ja, klar. Dafür sind drei andere Behörden. Aber wie gesagt, wenn ich eine Privatperson bin, überlege ich doch, was mir günstiger kommt und was die dauerhafte Lösung ist. Ja, ich glaube, das ist das generelle Problem mit, ich sag mal, großen Bürokratieaufbauten. Ja. Ich glaube, wir haben in Deutschland gründlich gesehen, dass die nicht so spontan und anpassend. Das ist in Österreich genauso. Das ist halt so. Das ist Bürokratie. Ja, genau, die funktioniert immer so. Aber ja, vielleicht denkt man mal nach. Ja, also, ich finde es mega interessant. Ein letzter Vortrag, wahrscheinlich hast du eh über alles nachgedacht, aber ich schmeiß einfach mal raus. Also, ich weiß noch gar nicht, ob das hilfreich ist. Anderer Hafen? Ja, schon. Aber anderer Hafen heißt nämlich irgendwo China oder Amerika. Ja, irgendwo, wo weniger Bürokratie ist. Aber der Aufwand wird immer größer. Ne? Ich meine, der Aufwand wird ja immer größer. Ne? Ich müsste dann dorthin fahren. Klar. Ne? Obwohl heutzutage... Ich war jetzt 14 Mal wegen meinen Heberümpfen jetzt in Hamburg. Ne? Ich habe einige schon investiert. Ja, ich habe ein Modell gebaut und das Modell kann ich im Flieger nicht mitnehmen. Das ist ein Meter lang. Das wird dann deutlich teurer nochmal. Ja, schon deutlich teurer. Ja. Ich dachte nur von wegen, wenn es kleinere Häfen gibt, die das gleiche Problem haben, sind die vielleicht schneller bereit, das einfach mal umzusetzen. Woanders, nicht in Deutschland. Also in Deutschland wird das überall das gleiche Problem sein, gehe ich mal stark von aus. Na, darum hoffe ich jetzt auf Costco. Weil also ich würde sowieso sagen, wenn du schon so viel Arbeit hier in Hamburg verrichtet hast und quasi ein paar Füße in Türen hast, nicht einfach so umsatteln. Costco ist ja jetzt, glaube ich, mit fast 25% ja ein toller Ort, ne, bei dieser Container-Terminal beteiligt. Ja. Und vielleicht haben die Interesse und da bin ich jetzt nächste Woche und mal schauen. Ja, da drücke ich auf jeden Fall die Daumen. Mhm. Okay. Ja. Danke für das Gespräch. Ebenso. War sehr interessant. Vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Wenn du jetzt selbst Lust bekommen hast, klick dich auf unserer Website zum Session-Kalender durch und komm selbst vorbei. Wenn du das Projekt unterstützen möchtest, schau dir gerne mal unsere Patreon-Seite an. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.